Im deutschen Remake hingegen manifestiert sich alles, was in der Beziehung zwischen oben und unten, zwischen Bürgertum und Lumpenproletariat falsch läuft. Da kommen etwa in der ersten Folge vier schwule Männer, ein Coach, ein Modejournalist, ein Make-up-Artist und ein Dekorateur in die Wohnung einer Krankenschwester und sagen ihr erstmal, dass ihre Peter Pan-Figurensammlung kindisch ist, dass sie erwachsen werden soll. Sie ziehen ihr Shaping-Unterwäsche an und knallgrüne Hosen. Der Coach stellt sich mit ihr vor einen Spiegel und fragt sie, was sie an sich mag. Sie sagt, mein Lachen. Er sagt in etwa, hinter deinem Lachen versteckst du doch nur deine wahren Gefühle. Dann werden ihr Locken in die Haare gedreht, die sie im Alltag vor der Frühschicht natürlich niemals tragen wird. Es sind Nuancen, feine Unterschiede zum amerikanischen Original, an denen man merkt, diese vier Männer sind nicht angetreten, um zu helfen. Sie sind angetreten, um paternalistisch zu belehren, um einer Frau ein Ich aufzudrängen, das nichts mit ihr zu tun hat, sondern lediglich das Bedürfnis des Fernsehzuschauers befriedigen soll, Menschen in einen bürgerlichen Normalzustand versetzt zu sehen. Und das ist es, worauf auch soziale Arbeit und jede Form von Hilfe für die Armen in Deutschland ausgelegt sind. Sie transportieren Verachtung und Schuldzuweisung, indem sie die Symbole des Bürgertums denjenigen aufdrängen, die mit diesen Symbolen nichts zu tun haben.